Meine Damen und Herren, wir haben unser Programm geändert, wie so oft in diesen Tagen. Wegen des Golfkriegs die Presseschau entfällt, weil in diesen Minuten eine wichtige Meldung angekündigt worden ist von Radio Bagdad. Danach, ich übersetze das mal, das ist englisch geschrieben, heißt es: großes irakisches Volk, Söhne der noblen arabischen Nation, gute Menschen überall in der Welt, wir wollen Ihre Aufmerksamkeit auf ein Faktum lenken, auf eine wichtige Ansage des regierenden revolutionären Kommandorats. Und diese Ankündigung sollte jetzt in diesen Sekunden über Radio Bagdad gehen. Peter Philipp in Jerusalem, Sie haben diese Meldung von Radio Bagdad abgehört. Der Irak soll darin seine Bereitschaft erklärt haben, aus Kuwait sich zurückzuziehen. Ja, es soll sogar Saddam Hussein persönlich gewesen sein, der in Radio Bagdad gesprochen hat. Der Empfang hier ist sehr schlecht, wie wahrscheinlich auch überhaupt in der ganzen Region. Denn Radio Bagdad hat schwere Schäden hinnehmen müssen während der schweren Bombardierungen. Aber es heißt, dass Saddam Hussein sich bereit erklärt hat, im Namen des Revolutionsrates des Irak die UNO-Resolution 660 zu akzeptieren, in der der Irak aufgefordert wurde, Kuwait zu verlassen. Und die einzige Bedingung, die bisher jedenfalls bekannt ist, dass die Kämpfe sofort eingestellt werden sollen. Es ist im Moment einfach zu früh, noch abzuschätzen, welche anderen Bedingungen eventuell daran geknüpft werden könnten, welche anderen Erwartungen der Irak daran knüpft und vor allen Dingen, ob der Irak das nun als leichtes Einlenken, als Niederlage oder vielleicht sogar noch in letzter Minute als politischen Sieg darstellen will. Auf jeden Fall im Augenblick hat sich Bagdad bereit erklärt, Kuwait zu räumen und dafür als Gegenleistung die sofortige Einstellung der Kämpfe zu fordern. Die Frage ist auch, ob sich das koordinieren lässt mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben gesagt, sobald der Irak beginnt, Kuwait zu räumen, würden die Kämpfe eingestellt. Die Reihenfolge ist etwas anders als so, wie Bagdad sie sich vorstellt, aber immerhin ist es ein gewaltiger Fortschritt. Die irakische Nachrichtenagentur INA hat berichtet, der revolutionäre Kommandorat unter Saddam Hussein habe zu einem umfassenden Waffenstillstand aufgerufen. Es bleibt unklar, ob dieser Text der Forderung entspricht, die in den Resolutionen klar und deutlich formuliert ist und auch dem Standpunkt entspricht der Amerikaner, dass die irakischen Besatzungstruppen sich aus Kuwait unverzüglich und bedingungslos zurückzuziehen haben. In Zusammenhang mit den Kriegshandlungen würde dies bedeuten, der Irak muss sich zurückziehen, er muss beginnen, sich zurückziehen, bevor es zu einem Waffenstillstand, zu einem formellen Waffenstillstand kommen kann. Die Amerikaner haben bereits reagiert und gesagt, trotz dieser Ankündigung aus Bagdad würden die militärischen Operationen gegen den Irak fortgesetzt. Spekulativ wie so vieles, hätte sich denn Saddam Hussein, wäre er noch voll in Amt und Würden und in derselben Machtposition, entgehen lassen, diese so wichtige Ankündigung höchstpersönlich vorzutragen? Nein, im Gegenteil. Saddam Hussein hat im Laufe der gesamten Golfkrise den revolutionären Kommandorat immer für solche Entscheidungen und Ankündigungen benutzt. Das ist so üblich im Irak und das ist Teil der Regierungshandhabung, wenn Sie so wollen. Das heißt also nicht, oder Spekulationen wären verfrüht, darauf abzuzielen, dass Saddam Hussein möglicherweise entmachtet ist. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, denn er sitzt dem revolutionären Kommandorat vor. Das wäre also eine Spekulation, die ins Kraut schießt, wenn man jetzt aus dieser Ankündigung herleiten wolle, Saddam Hussein sei entmachtet worden. Viel wichtiger ist der Hinweis, dass der Irak in dem Text oder jedenfalls den Textauszügen, die uns bisher vorliegen, erneut das Junktim aufrechterhält zwischen einer Lösung der Kuwait-Frage und dem Palästina-Problem. Und damit wären wir sozusagen wieder beim Nullpunkt angelangt, denn es geht um einen bedingungslosen Rückzug aus Kuwait und nur nach einem bedingungslosen Rückzug oder nach dem Beginn eines bedingungslosen Rückzugs werden die Amerikaner einen Waffenstillstand schließen. Nun aus Dachan, der US-Militärzentrale in Saudi-Arabien. Wie wurde dort die Meldung aus Bagdad aufgenommen? ARD-Fernsehreporter Jay Tuck. Definitiv kann ich schon hier eins sagen. Definitiv kann ich sagen, ich sehe in der kuwaitischen Vertretung hier in Dachan eine ganze Menge glückliche Gesichter. Auch bei den Amerikanern gibt es bei einzelnen Soldaten, die ich hier auf dem Weg zu unseren Satellitenpositionen gefragt habe, sehr erfreute Gesichter. Natürlich auch mit einer Prise Misstrauen, denn man hat ja schon in Kafji erlebt, dass die Panzer, die diesen Angriff gefahren haben, mit umgedrehten Geschützen aufgefahren sind. Also das ist ein Signal für eine Aufgabe. Aufgegeben hatten sie nicht, die haben geschossen. Nun, da sie im vollen Wortlaut vorliegt, erscheint die irakische Erklärung natürlich in einem etwas anderen Lichte. Der irakische Rückzug sollte verbunden werden mit dem Rückzug Israels aus Palästina und den arabisch besetzten Gebieten und den Golanhöhen im Einklang mit den Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. So steht's da, Peter Philipp in Jerusalem. Das lehnt Jerusalem natürlich ab. Das lehnt nicht nur Jerusalem ab, das haben auch die anderen Staaten abgelehnt, in erster Linie die Vereinigten Staaten. Denn dieses Jungtim hatte Bagdad von Anfang an versucht herzustellen zwischen dem Kuwait-Problem und dem Palästinenser-Problem. Und dieses Jungtim war abgelehnt worden von der Mehrheit der Staaten, die dazu sich geäußert haben. Es gab einige Staaten, die ebenso forderten, man solle das eine mit dem anderen verbinden. Es gab andere, die sagten, gut, der Rückzug aus Kuwait müsse ohne jede Bedingung stattfinden, so wie es in der UNO-Resolution gefordert wird. Aber dann sei es natürlich selbstverständlich, dass anschließend auch das Palästinenser-Problem gelöst werden müsse. Aber im Großen und Ganzen die Staaten, auf die es ankam und auf die es auch weiterhin ankommt, die haben bisher jede Verbindung abgelehnt. Und das dürfte sich auch jetzt nicht ändern. Und deswegen ist eigentlich diese Forderung weitgehend entkräftigt. Außerdem gibt es auch noch mehr Forderungen, die noch etwas absurder klingen. Zum Beispiel auch die Forderung an Syrien, es solle sich aus dem Libanon zurückziehen. Die Forderung an die Vereinten Nationen, es solle Sanktionen gegen Israel verhängen, wenn es nicht zur Räumung der besetzten Gebiete bereit sei. Und auch die Forderung, es sollten alle Waffen aus dem Nahen Osten entfernt werden, die seit dem 2. August, also seit dem Einmarsch nach Kuwait hier in den Nahen Osten gekommen seien. Und darunter werden besonders die Patriots, die Abwehrraketen genannt, die Israel von den Amerikanern bekommen hat, zum Schutz gegen irakische Scud-Raketen. Mhm. Das sind Forderungen, von denen jeder sagen kann, ohne dass es bisher eine offizielle israelische Reaktion gäbe, dass die nicht nur in Israel abgelehnt wird. Marcel Pott, unser Korrespondent in Amman, sagte vor wenigen Minuten, mit diesen Forderungen sei man ja eigentlich schon wieder oder gerade erst mal wieder beim Ausgangspunkt, nämlich am 15. Januar zum Auslaufen des Ultimatums. Also man sei keinen Schritt weiter. Aber ist denn nicht dennoch jetzt ein Hoffnungsstreif da, ein Funken Hoffnung wenigstens? Ich weiß nicht, worauf man diese Hoffnung begründen kann, wenn nicht vielleicht auf dem einzigen kleinen Aspekt, dass man zum ersten Mal wenigstens vom Rückzug oder der Möglichkeit eines Rückzugs aus Kuwait spricht. Was man bisher ja immer vermieden hatte. Man hatte in Bagdad immer wieder vermieden, diesen Satz oder diesen Begriff überhaupt in den Mund zu nehmen. Jetzt hat man ihn wenigstens erwähnt. Aber angesichts der Bedingungen, die daran geknüpft werden, ist im Augenblick zumindest nicht zu erwarten, dass das hier der Durchbruch ist, auf den so viele gehofft hatten. Gerade in letzter Zeit, die diplomatischen Bemühungen waren ja sehr, sehr intensiv gewesen. Mhm. Und die ersten Hoffnungen, als es hieß, dass Bagdad eine wichtige Erklärung abgebe, diese ersten Hoffnungen scheinen jetzt doch enttäuscht worden zu sein. Danke nach Jerusalem. Wir gehen noch einmal nach Nikosia zu unserem Korrespondenten Willi Steul. Haben Sie neue Nachrichten möglicherweise auch aus Bagdad aufgefangen? Ja, und zwar, ich stoße hier in dasselbe Horn wie der Kollege aus Israel. Nach dieser ersten Erklärung, wo es hieß, dass man zur Einhaltung der Resolution 660 bereit sei, und darin heißt es ja, der Rückzug aus Kuwait ist bedingungslos, muss man mittlerweile, und das kommt auch nun stückchenweise, erhalte ich die Übersetzungen aus den Statements von Radio Bagdad und dem, was der Revolutionsrat sagt, der ja eine Linkage, eine Verbindung mit dem Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten herstellt oder auch dem Einfluss Syriens im Libanon, ist es völlig unklar, ob Irak dies als Vorbedingung eines Rückzugs formuliert oder aber auf eine spätere derartige Zusicherung besteht. In jedem Falle widerspricht ja dies der Einhaltung der Resolution 660, denn die spricht von einem bedingungslosen, an keine Bedingungen geknüpften, sofortigen Rückzug Iraks aus Kuwait. Mittlerweile haben auch kuwaitische Sprecher erklärt, dass ein Rückzug mit diesen Linkages, also mit diesen Bedingungen verknüpft, völlig unakzeptabel sei. Aus Saudi-Arabien heißt es, wir machen weiter wie bisher, die Bombardements gehen weiter. Es gibt auch, so sagen US-Militärs, keinerlei Informationen, keinerlei Erkenntnisse darüber, dass Iraks Truppen sich auf einen Rückzug überhaupt nur vorbereiten. Insofern muss man das Ganze schon jetzt ein bisschen relativieren. Geht zu Ende. So mag heute mancher hoffnungsfroh gedacht haben, als völlig überraschend aus Bagdad bekannt wurde, der Irak sei bereit, die UN-Resolution 660 zu erfüllen und wolle sich aus Kuwait zurückziehen. Eine Meldung, die in der Weltöffentlichkeit neben Freude auch Verwirrung, Konfusion und Skepsis auslöste. Denn aus Israel wurde zuerst bekannt, dass Saddam Hussein den Rückzug mit einem Jungteam verknüpft. Israel soll die besetzten Gebiete räumen, so die Bedingung für den Rückzug aus Kuwait. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich wieder einmal um einen geschickten Schachzug Saddam Husseins handelt. Ausgerechnet in dem Moment, in dem der Weltsicherheitsrat zum ersten Mal seit Kriegsausbruch wieder tagt, meldet Irak seine Rückzugsbereitschaft an. Aus Washington erwarten wir gleich eine Einschätzung des irakischen Angebots, aus der Kriegsregion selbst, Reaktionen der arabischen Anti-Irak-Allianz, Reaktionen auch aus Israel und London. Aus Paris erwarten wir gegen Ende der Sendung Reaktionen von Bundeskanzler Kohl, Außenminister Genscher und Präsident Mitterrand. Aus dem Inland berichten wir weiter über die erste Justizministerkonferenz aller Bundesländer und den Besuch des lettischen Ministerpräsidenten. Und nun zur Nachricht dieses Tages aus Amman, ein Bericht von Hans-Peter Gerner. Jubelnde Soldaten feuerten bei der Nachricht von Saddam Husseins Rückzugsangebot aus Kuwait Freudensalven in die Luft. Und in den Straßen Bagdads fielen sich die kriegsmüden Bewohner der Tigris-Metropole beglückt in die Arme. In den Hauptstädten der Welt jedoch griff bei der Lektüre der Saddam-Offerte Ernüchterung um sich, denn statt ein Friedensangebot zu unterbreiten, hatte der revolutionäre Kommandorat des Irak unter dem Vorsitz des Staatspräsidenten nur um ein weiteres Mal die alte Propagandaplatte mit dem Ziel aufgelegt, die Anti-Bagdad-Koalition zu sprengen. So erklärte sich Saddam zwar bereit, auf Grundlage der UN-Resolution 660 vom 2. August in Verhandlungen über einen irakischen Rückzug aus Kuwait einzutreten, nachdem er das annektierte Ölemirat bisher stets als unveräußerliche 19. Provinz des Mutterlandes bezeichnet hatte. Gleichzeitig erweiterte er jedoch den Katalog der Bedingungen, die Bagdad bisher schon für die Aufnahme von Gesprächen gestellt hatte. Erneut setzte er so beispielsweise ein Junktim zwischen seiner Evakuierung Kuwaits und dem Rückzug der Israelis aus den besetzten Gebieten, wobei Jerusalem zusätzlich zugemutet wurde, die jüngsten Lieferungen von Patriot-Abfangraketen umgehend rückgängig zu machen. Erneut auch wurde von Damaskus verlangt, sein rund 40.000 Mann starkes Libanon-Kontingent aus der Zedernrepublik zurückzuziehen. Neu aufgenommen in Bagdads Liste von Forderungen wurde hingegen der Abzug der multinationalen Streitkräfte aus der Golfregion innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten eines Waffenstillstandes sowie geradezu als Verhöhnung der Weltmeinung die Zahlung von Kriegsreparationen an den Irak, der Erlass sämtlicher irakischer Schulden und die Annullierung aller einschlägigen UN-Beschlüsse, wie beispielsweise des Wirtschaftsembargos gegen das Zweistromland. Weiterhin müssten solche Staaten der Region finanziell entschädigt werden, die durch den Konflikt wirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Im Klartext also das Königreich Jordanien. In Ausübung ihrer demokratischen Rechte, so hieß es weiter, sollten die Kuwaitis selbst über ihre Zukunft entscheiden, wobei eine Rückkehr der Herrscherfamilie unter Fürst Jaber jedoch ausgeschlossen wurde. Auf den Tag genau einen Monat nach Ablauf des Rückzugsultimatums der Vereinten Nationen hat Bagdad mit seinem heutigen Scheinangebot nur versucht, Friedenshoffnungen zu wecken, ohne in der Substanz jedoch von seiner bisher schon kompromisslosen Linie abzuweichen. Saddams Berufung auf die UN-Resolution 660 ist jedenfalls nicht mehr als ein rhetorischer Trick, mit dem der Welt ein Einlenken vorgegaukelt werden soll. Denn in Wirklichkeit wird in dieser Entschließung der Vereinten Nationen der vollständige und bedingungslose Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait sowie die Wiedereinsetzung der legitimen Regierung dieses Ölemirats und damit die Wiederherstellung des Status quo ante verlangt. Mit großer Skepsis wurde allen voran in Washington das Angebot Saddam Husseins zum Rückzug aus Kuwait aufgenommen, zumal er die Erfüllung der UN-Resolution zwar anbietet, sie aber mit dem Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten verknüpft. Die Verbindung beider Probleme aber hatten die Vereinigten Staaten bislang strikt abgelehnt. In Washington spricht man daher auch von einem Scheinangebot, das nur ein Ziel verfolgt, die arabische Anti-Irak-Allianz zu sprengen. Gunnar Schulz-Burkel fasst die Einschätzung des Pentagon und des Präsidenten selbst zusammen. When I first heard that statement, I must say I was happy that Saddam Hussein had seemed to realize that he must now withdraw unconditionally from Kuwait in keeping with the relevant United Nations resolutions. Regrettably, the Iraq statement now appears to be a cruel hoax, dashing the hopes of the people. Als ich die Meldung heute früh hörte, meinte Bush, da war ich froh. Jetzt stellt sich heraus, dass es wieder mal ein reiner Betrug gewesen ist. Es sind die altbekannten Bedingungen, die Saddam Hussein stellt, und er hat sogar neue hinzugefügt. In der Meldung aus Bagdad gibt es nichts Neues. Bush forderte den Irak erneut auf, sich ohne Bedingungen aus Kuwait zurückzuziehen, ohne die Verknüpfung mit anderen Problemen in der Region. Die alliierten Truppen am Golf werden ihre Luftangriffe fortsetzen, meinte Bush vor Wissenschaftlern in Washington. Er bedauere die Bürger Iraks, die unter diesem Krieg zu leiden hätten, sagte der US-Präsident. Der Sprecher des Weißen Hauses, Marlin Fitzwater, hatte es zwei Stunden vorher kurz gemacht. But it clearly contains conditions for Iraqi withdrawal from Kuwait. The United Nations Security Council resolutions are clear in their insistence that the withdrawal be complete and unconditional. Promises alone are not sufficient. Versprechungen, sagte er, reichen alleine nicht aus. Der Irak müsse sich an die UNO-Resolution 660 halten. Das bedeutet, er muss sich bedingungslos und ohne Wenn und Aber aus Kuwait zurückziehen. Am frühen Morgen hatte das US-Verteidigungsministerium als erstes reagiert. Wenn es wirklich zu einem vollständigen Abzug der Irakis aus Kuwait kommen sollte, hieß es da, dann wäre das ein Grund zum Aufatmen. Aber man wolle erst mal abwarten, was der Irak nun unternehme. Die Bombardierungen von Zielen in Kuwait und im Irak gehen vorerst weiter, sagte das Oberkommando der alliierten Streitkräfte am Golf. Seit Anfang der Woche hatte man die Luftangriffe noch verschärft. Vorgestern hatte man einen Schutzbunker in Bagdad bombardiert. Mehr als 300 Zivilisten, so Bagdad, sollen dabei getötet worden sein. Gestern kamen Gerüchte auf, dass der Bodenkrieg vermutlich früher beginnen könnte, als letzte Woche noch vermutet. Nach der Reise von Pentagon-Chef Cheney und Stabschef Powell an den Golf hatten Kommandeure gefordert, die Luftangriffe noch etwa 3 bis 4 Wochen fortzusetzen. Jetzt heißt es, etwa 30% der irakischen Panzer und anderen Militärmaterials habe man zerstört. In den nächsten Tagen könnten die Bodentruppen zum Einsatz kommen. Nachdem Marlin Fitzwater seine kurze Meldung verlesen hatte, traf er sich noch mit einigen Reportern im Weißen Haus. Dort soll er viel schärfer reagiert haben als während seiner kurzen Pressekonferenz. Was der Irak vorhabe, soll er gesagt haben, muss er erstmal mit Fakten belegen. Die Verknüpfung mit den von Israel besetzten Gebieten komme überhaupt nicht in Frage. In der Vergangenheit hätte Saddam Hussein zu häufig schon Versprechungen gemacht, die er nicht eingehalten habe. Das Weiße Haus sieht in der Ankündigung nur einen neuen Propagandazug Saddam Husseins. Die USA sind auch deshalb so vorsichtig, da Bagdad in den vergangenen Wochen und Monaten Geiseln genommen hatte, obwohl das eindeutig gegen die Genfer Konvention verstößt. Kriegsgefangene wurden als Schutzschilde genommen, um sie an strategisch wichtigen Stellen zu postieren. Sollte Hussein wirklich seine Truppen abziehen, könnte das zu einer Feueranstellung der Amerikaner und der alliierten Truppen am Golf führen. Aber im Moment sieht das noch nicht so aus. Dass Saddam Hussein ein geschickter Taktiker ist, hat er also wieder einmal unter Beweis gestellt. Ob seine Rechnung aber aufgeht und die arabische Anti-Irak-Allianz tatsächlich auseinanderbricht, nachdem Präsident Bush das irakische Angebot als unzureichend zurückgewiesen hat, muss sich erst noch herausstellen. Am ehesten könnte Syrien ausscheren. Dort hat die pro-irakische Stimmung in der Bevölkerung immer mehr zugenommen. Nicht zuletzt der Angriff der Alliierten auf den angeblichen Zivilschutzbunker, bei dem Hunderte von Menschen ums Leben kamen, hat die Situation in den arabischen Staaten verschärft. Reaktionen dort hat Thilo Kössler gesammelt. Sprecher des Golfkooperationsrates und der kuwaitischen Exilregierung haben in ersten offiziellen Stellungnahmen ablehnend auf die irakische Ankündigung reagiert, sich unter Bedingungen aus Kuwait zurückzuziehen. Übereinstimmend zeigten sie mit, die Erklärung aus Bagdad sei nicht akzeptabel, weil sie einen irakischen Rückzug von der Lösung anderer Konflikte im Nahen Osten abhängig mache. So sagte Abdullah Bishara, der Generalsekretär des 6 Mitgliedstaaten zählenden Golfkooperationsrates, die Erklärung Bagdads sei offensichtlich nicht vereinbar mit den Resolutionen der Vereinten Nationen. Er verwies darauf, dass in der Resolution 660 des Weltsicherheitsrates, die die irakische Führung angeblich akzeptiere, eindeutig der sofortige und bedingungslose Rückzug der irakischen Truppen aus dem annektierten Emirat gefordert werde. Bishara schloss sich deshalb ganz der ersten Einschätzung Washingtons an und sagte, der Krieg geht weiter, bis alle Resolutionen des Weltsicherheitsrates erfüllt sind. Uns nun seit exakt einem Monat beschäftigt, hat heute erneut die volle Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen. Hoffnungsschimmer für ein schnelles Ende des Krieges kamen heute auf, als der Irak erstmals akzeptierte, dass die Abzugsresolution des UN-Sicherheitsrates befolgt werden könnte. Die Reaktionen in der Welt auf diese Ankündigung waren verhalten bis ablehnend. Zu oft schon hatte Saddam Hussein die Welt mit Propagandaerklärungen genarrt, soll es heute anders sein? Wir wollen dieser Frage in dieser Sendung nachgehen. Die Dokumente dieses Tages haben Gerhard Breker und Wolfgang Reier untersucht und zusammengestellt. In der Erklärung des Revolutionären Kommandorats von heute heißt es: In view of the prevailing situation and after evaluating the nature of the battle and in order to cut short. In Würdigung der herrschenden Situation und nach Abwägung der Natur des Kampfes und um die Chancen der alliierten Kräfte zu verkleinern, sowie in Anerkennung der Friedensinitiativen und im Einklang mit allen Prinzipien, die in der Friedensinitiative vom 12. August 1990 enthalten sind, hat der Revolutionäre Kommandorat Folgendes beschlossen. Der Irak ist bereit, die UNO-Resolution 660 aus dem Jahre 1990 mit dem Ziel, eine politische Lösung zu erreichen, einschließlich des Rückzugs, zu akzeptieren. Der erste Schritt des Irak geschieht unter folgenden Bedingungen. Erstens, Waffenstillstand zu Luft, Land und Wasser. Zweitens, die UNO erklärt alle Sanktionsresolutionen und alle daraus folgenden Implikationen für nichtig. Auch alle Resolutionen, die die Sanktionen betreffen, müssen abgeschafft werden. Wie auch alle Vereinbarungen, die die Alliierten vor dem 12. August 1990 getroffen haben und die die Hauptgründe für diesen Konflikt waren. Die hier angesprochene Resolution 660 wird damit in der offiziellen Erklärung Bagdads ohne Einschränkung akzeptiert. Die zitierte Resolution des UN-Sicherheitsrates datiert vom 3. August vorigen Jahres. Es war die erste von insgesamt 12 Resolutionen. Sie hatte folgenden Wortlaut. Der Sicherheitsrat ist zutiefst beunruhigt über die Invasion Kuwaits durch die Streitkräfte Iraks am 2. August 1990. Er stellt fest, dass die irakische Invasion Kuwaits einen Bruch des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bedeutet. Der Sicherheitsrat wird nach Artikel 39 und 40 der UNO-Charta tätig. Er verurteilt erstens die irakische Invasion Kuwaits. Zweitens verlangt er, dass Irak alle seine Streitkräfte unverzüglich und bedingungslos auf die Positionen zurückzieht, an denen sie sich am 1. August 1990 befanden. Drittens fordert er Irak und Kuwait auf, sofort umfassende Verhandlungen zur Beilegung der Meinungsverschiedenheiten aufzunehmen. Der Sicherheitsrat unterstützt alle derartigen Bemühungen, vor allem jene der arabischen Staaten. Und viertens beschließt er, bei Bedarf wieder zusammenzutreten, um weitere Maßnahmen zu erwägen, die eine Erfüllung dieser Resolution gewährleisten sollen. Also bedingungsloser Rückzug akzeptiert. Damit wäre die Sachlage klar, wenn es nicht eine offiziöse Interpretation der heutigen Erklärung des Revolutionsrates in Bagdad gäbe. Die staatliche Nachrichtenagentur INA schränkt die Erklärung so weit ein, dass sie praktisch wertlos wäre, wenn dies auch die Interpretation des Revolutionsrates wäre, was zur Stunde niemand mit letzter Sicherheit beurteilen kann. Der INA-Text im Wortlaut: Der Rückzug aus Kuwait sollte mit einem Waffenstillstand verbunden werden, sodass die Dinge wieder zur Normalität zurückkehren, als wäre nichts geschehen, ohne jede negativen Folgen für den Irak aus irgendwelchen Gründen. Weiter heißt es bei INA, dass der irakische Rückzug auch mit einem Rückzug der Truppen der Vereinigten Staaten und aller anderen Länder, die mit ihren Truppen an der wörtlich Aggression beteiligt seien, vom Golf und Mittleren Osten verbunden werden sollte, einschließlich der Waffen, die einige Staaten an Israel geliefert hätten. Dieser Rückzug sollte in einem Zeitraum von nicht länger als einem Monat ab Beginn des Waffenstillstandes stattfinden. Weiter heißt es, der irakische Rückzug sollte verbunden werden mit dem Rückzug Israels aus Palästina und den arabisch besetzten Gebieten und den Golanhöhen, im Einklang mit den Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates und den Resolutionen der UN-Generalversammlung. Falls sich Israel weigern sollte, sich zurückzuziehen, sollte der UNO-Sicherheitsrat dieselben Resolutionen treffen wie gegen den Irak. Zusätzlich sollten die irakischen historischen Rechte zu Lande und zur See ungeachtet einer politischen Lösung garantiert werden. Eine politische Lösung bezüglich Kuwait sollte nach dem Willen des Volkes den realen demokratischen Praktiken und nicht den erworbenen Privilegien der Sabah-Familie Rechnung tragen. Weiter heißt es bei INA, alle islamischen und nationalen Kräfte sollten an einer politischen Lösung in Kuwait beteiligt werden. Die Staaten, die an der Aggression teilnahmen, sollten den Wiederaufbau dessen garantieren, was im Irak zerstört wurde. Für den Irak dürften dabei keine Kosten entstehen. In der Erklärung wird weiter verlangt, dass alle irakischen Schulden gestrichen werden sollten. Dies gelte auch für die Länder der Region, die durch die Aggression direkt oder indirekt getroffen worden seien. Und es wird der Aufbau von Beziehungen zwischen den reichen und armen Ländern der Region und der Welt auf Grundlage der Gerechtigkeit verlangt. In einer Weise, dass den reichen Ländern klare Verpflichtungen zum Erreichen von Fortschritten in den armen Ländern auferlegt werden. In der Erklärung heißt es weiter, dass die Golfstaaten die Freiheit haben sollten, Sicherheitsvereinbarungen in der Region zu treffen und ihre Beziehungen untereinander selbst zu gestalten. Die Golfregion sollte militärisch frei, auch von jeder Form ausländischer militärischer Präsenz gehalten werden. Daran sollten sich alle Betroffenen halten. Eine Fülle von einschränkenden Bedingungen für den Rückzug also, die, wenn man sie wörtlich nehmen würde, praktisch keine Änderung der Lage heute im Vergleich zur Lage am Tag des Kriegsausbruchs bedeutet. Es sind also, meine Damen und Herren, zwei Dokumente. Ein Beschluss des Revolutionsrates, der nur zwei Bedingungen erhebt, die aber bei einem Abzug des Irak aus Kuwait nahezu automatisch eintreten würden. Und eine Erklärung der allerdings staatlichen Nachrichtenagentur des Irak, deren Verbindlichkeit man nicht genau kennt. Es gab heute Meldungen, dass diese zusätzlichen Bedingungen Forderungen für eine Verhandlungsrunde sein könnten, aber dafür gab es noch keine Bestätigung. Die kriegführenden Nationen in Europa und die USA haben den Vorschlag abgelehnt und noch geht der Krieg weiter. Aber dieser Krieg erfolgt mit einem Mandat der UNO und dort wird zur Stunde noch beraten. Es wird darauf ankommen, was der Irak dort sagt. Was trieb Hussein zu diesem Schritt? Ist er militärisch am Ende? Vielleicht, weil in dem vor 3 Tagen zerbombten Bunker eben doch eine zentrale Führungsanlage des Irak war? Hat er im Revolutionsrat keine Mehrheit mehr, weil in diesem Bunker zahlreiche Familienangehörige von führenden irakischen Funktionären ums Leben gekommen sind? Wollte Hussein nur politisch eine günstige Stunde nutzen, da er jetzt die Chance sieht, die Sowjetunion im Weltsicherheitsrat gegen die USA auszuspielen, weil Moskau sich für einen Friedensplan stark gemacht hat? Die Spekulationen heute schießen ins Kraut und das Nein aus Washington klingt zwar apodiktisch, aber ist es wirklich das letzte Wort? Wir ziehen eine Bilanz der Krise, die hoffentlich keine Zwischenbilanz ist. Peter Joachim Lapp und die Krise vom 2. August 1990 bis zum 15. Februar 1991. 2. August. Um 2 Uhr Ortszeit marschiert Irak in Kuwait ein. Der kuwaitische Emir flieht nach Saudi-Arabien. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilt noch am gleichen Tag mit 14 Stimmen bei einer Enthaltung die Besetzung und fordert den Abzug der irakischen Truppen. Schon einen Tag später kündigen die USA die Entsendung von Seestreitkräften in das Krisengebiet an. 4 Tage darauf werden auch Kampftruppen und Flugzeuge an den Golf entsandt. 6. August. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschließt mit 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen ein Handelsembargo gegen Irak. Ausgenommen sind lediglich Medikamente und Lebensmittel für humanitäre Zwecke. 8. August. Irak annektiert Kuwait. 10. August. Die Präsidenten von 12 arabischen Staaten verständigen sich auf die Entsendung einer panarabischen Truppe zum Schutz Saudi-Arabiens. Ägyptische Truppen und britische Flugzeuge erreichen am folgenden Tag die Golfregion. 6 Tage später. Irak fordert die 4.000 Briten und 2.500 Amerikaner in Kuwait auf, sich in Hotels zu melden. Andernfalls würden sie in Lagern interniert. Irak kündigt an, die Angehörigen westlicher Staaten als Schutzschilder und Faustpfänder gegen mögliche Angriffe benutzen zu wollen. 29. November. Mit 12 gegen 2 Stimmen und bei einer Enthaltung stimmt der UNO-Sicherheitsrat dem Einsatz militärischer Mittel zu, sofern sich Irak nicht bis zum 15. Januar aus Kuwait zurückgezogen hat. Am 6. Dezember lässt Saddam alle westlichen Geiseln frei. Die amerikanische Regierung begrüßt die Freilassung, fordert Saddam aber in aller Schärfe erneut zum Rückzug aus Kuwait auf. 12. Januar. Beide Häuser des amerikanischen Kongresses ermächtigen Bush, nach Ablauf des UNO-Ultimatums Krieg gegen Irak zu führen. 17. Januar. Gegen 1 Uhr Ortszeit, 19 Stunden nach Auslaufen des UNO-Ultimatums zum Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait, wird von den alliierten Truppen die Operation Wüstensturm ausgelöst. Rund 2500 Kampfflugzeuge stehen bereit und beginnen damit, strategische Ziele im Irak und in Kuwait zu bombardieren. 18. Januar. Irakische Skat-Raketen gehen in Israel nieder. Der Diktator Saddam Hussein versucht damit, Israel in den Kampf hineinzuziehen. Doch Tel Aviv reagiert zurückhaltend und antwortet auch bei den folgenden Raketenangriffen nicht militärisch. 19. Januar. Überall in der Welt demonstrieren Hunderttausende gegen den Krieg. Die beiden großen Kirchen verurteilen mehrheitlich den Waffeneinsatz. 20. 21. Januar. Irak schafft abgeschossene alliierte Piloten als menschliche Schutzschilde in wichtige ökonomische und wissenschaftliche Objekte. 23. Januar. Bei einem erneuten Raketenangriff Iraks auf Tel Aviv gibt es fast 100 Verletzte. 3 Menschen sterben aufgrund von Herzversagen. 24. Januar. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel besuchen Israel, unter anderem deshalb, um deutsche Solidarität mit Tel Aviv zu bekunden. Wochenende 26. 27. Januar. Hunderttausende demonstrieren in Berlin und Bonn gegen den Krieg am Golf. Ihre Hauptlosung: kein Blut für Öl. Die Irakis leiten Öl in den Golf, das zur Umweltkatastrophe führt. Durch Bombenangriffe gegen die Anlagen in Kuwait, aus denen die Einleitung erfolgt, wird der Zustrom gebremst. 29. Januar. Saddam Hussein droht mit Einsatz von ABC-Waffen. 30. Januar. Zwischen alliierten und irakischen Bodentruppen kommt es zu ersten Gefechten. Die Irakis versuchen offenbar, die Alliierten damit verfrüht zum Landkrieg zu bewegen. Anfang Februar. Die alliierte Luftwaffe hat bereits 40.000 Einsätze gegen Ziele im Irak und gegen das besetzte Kuwait geflogen. B-52-Bomber greifen verstärkt Stellungen der republikanischen Garde an. Skat-Raketenangriffe des Iraks gegen Saudi-Arabien und Israel werden meist durch Patriot-Raketeneinsätze abgewehrt. Die Furcht vor Gasangriffen hält an. 5. Februar. Der Iran versucht eine Friedensinitiative, die allerdings scheitert. Der Irak ruft 3 Wochen nach Kriegsbeginn seine Kämpfer in aller Welt zu Terroranschlägen auf. 8. Februar. Nach 23-tägigen Luftangriffen begeben sich der amerikanische Verteidigungsminister und der Generalstabschef in die Golfregion und sondieren die Vorbereitungen zur Eröffnung der Bodenoffensive zur Befreiung Kuwaits. Die Entscheidung darüber wird verschoben. Es soll zunächst weiter bombardiert werden, da vermutlich die irakischen Truppen noch weitgehend kampffähig sind. 9. 10. Februar. Amerikanische Militärsprecher teilen mit, dass rund 750 der 4.000 irakischen Panzer, 650 der 3.200 Artilleriegeschütze und 600 der 4.000 Mannschaftstransporter vernichtet worden seien. Außerdem seien bisher über 57.000 Einsätze geflogen worden. 11. Februar. Ein Sonderbeauftragter der sowjetischen Präsidentin reist nach Bagdad und trifft mit Saddam Hussein zusammen. 12. Februar. Saddam Hussein signalisiert gegenüber der UdSSR erstmals seit Beginn des Golfkriegs Gesprächsbereitschaft bei der Suche nach einer friedlichen Lösung. Israel droht mit dem Ende seiner Zurückhaltung im Golfkrieg bei weiteren Raketenangriffen. 13. Februar. In Bagdad wird ein Bunkersystem getroffen. Hunderte Zivilisten, darunter viele Kinder, kommen ums Leben. Nach US-Angaben wurde der Bunker als militärische Kommandozentrale genutzt. 14. Februar. Empörung in vielen arabischen Ländern über den Luftangriff auf den Bunker. Staatstrauer in Jordanien, Tunesien und Algerien. Amtlichen irakischen Angaben zufolge sind bisher durch alliierte Luftangriffe 1.147 Menschen ums Leben gekommen. Der irakische Botschafter in Japan spricht von 7.000 getöteten Zivilisten. Eine ägyptische Zeitung von bislang 84.000 toten Zivilisten. Vom Irak wurden bisher 32 Skat-Raketen auf Israel abgeschossen. 15. Februar. Am 30. Tag des Golfkrieges stimmt Irak der UNO-Resolution 660 zu, die den Abzug der Irakis aus Kuwait verlangt. Hier könnte also zum ersten Mal eine Rückzugsmöglichkeit angedeutet werden. Aber ein ernsthaftes Angebot muss über den irakischen UNO-Botschafter oder offizielle politisch-diplomatische Kanäle laufen, nicht über den Rundfunk alleine. Klare, unmissverständliche, nicht umkehrbare Schritte Iraks haben die Alliierten selbst als Vorbedingung für einen Waffenstillstand genannt. Eine ernsthafte Initiative Iraks müsste deshalb den Wunsch nach einer Feuerpause enthalten, nur dann kann Irak seine Truppen abziehen. Die Motive Iraks sind unklar. Ernsthaft kann die Initiative in dieser Form nicht gedacht gewesen sein. Sie ist einmal mit Sicherheit ein Propagandacoup. Sie ist dann gezielt auf die Koalition und sie kommt nicht zufällig während einer UN-Sicherheitsratssitzung und bevor Außenminister Tariq Aziz in Moskau Gespräche führt. Aber ist die Initiative auch ein Versuchsballon, der ein ernsthaftes Signal enthält? Sozusagen der erste Einstieg in den Ausstieg? Hat Irak derzeit ein Interesse am baldigen Ende des Krieges? Sind die Republikanergarden ernsthaft dezimiert? Ist die Armee ganz empfindlich getroffen? Hat Saddam innere Schwierigkeiten? All dies wissen wir nicht. Dann ja. Verspricht er sich aber noch immer größere Verluste der Alliierten bei einer Landoffensive? Ist er im Inneren sicher? Dann aber kann er derzeit noch kein Ende des Krieges wünschen. Saddam Hussein kämpft ausschließlich politisch-psychologisch. Sein Ziel, selbst aus einem verlorenen Krieg mit politischem Gewinn herauszukommen. Dazu dient auch die heutige Initiative. Vielleicht ein Versuchsballon, aber kein echtes Friedensangebot. Auf jeden Fall aber ein kluger politischer Schachzug. In den Augen derer, die an Friedensbereitschaft Bagdads glauben, stehen die Alliierten als Kriegstreiber da. Saddams Offerte wirft also mehr Fragen auf, als sie Antworten bietet. Über die Fragen wird in den einzelnen Hauptstädten nachgedacht. Die Anlaufstelle für die diplomatische Bewegung, die jetzt in Gang kommen könnte, wenn es nicht nur ein psychologisch-propagandistischer Trick sein soll, ist die UNO in New York. Hier müsste die Offerte ihren konkreten Niederschlag in einer Demarche finden. Martin Ebbing, gibt es schon einen Antrag oder eine solche Demarche Iraks bei der UNO? Nein, bislang ist weder der UN-Vertreter des Iraks bei Peres de Quelya, dem UN-Generalsekretär, vorstellig geworden und hat ihm etwas Schriftliches gegeben. Noch hat es ein Gespräch gegeben, in dem er die irakische Position dem Generalsekretär oder einem anderen Land etwas näher erläutert hätte und zu den bereits aufgezählten Fragen ein wenig an Aufklärung beigetragen hat. Das alles hat es noch nicht gegeben und so sind eigentlich fast alle Delegierten bis jetzt noch dabei, selbst nach eigenen Möglichkeiten und eigenen Mitteln Antworten auf die vielen aufgeworfenen Fragen zu finden. Das hat dazu geführt, dass sie eigentlich für heute Morgen Ortszeit angesetzte Tagung die gestern unterbrochene Sitzung zum Thema Persischen Golf wieder aufnehmen sollte, bis jetzt noch nicht wieder stattgefunden hat. Es hat eine Reihe von Gesprächen gegeben, inoffizielle Konsultationen der einzelnen Mitgliedstaaten untereinander. Jeweils wird bemühen, sich in dem jetzt folgenden Konsequenzen und in der zukünftigen Politik untereinander abzustimmen. Aber von einer wirklichen Initiative kann nicht die Rede sein, da zudem auch noch gar nicht offiziell getagt wurde. Wie waren denn die ersten Reaktionen im Glaspalast? Die ersten Reaktionen waren Verwirrung. In New York hatte niemand mit dem gerechnet, was da von Radio Bagdad zu hören war. Und bezeichnend ist die Anekdote, dass der irakische Vertreter eigentlich für heute Morgen eine Pressekonferenz angesetzt hatte, um noch einmal auf die Bombardierung von Zivilisten aus irakischer Sicht einzugehen. Er hat diese Pressekonferenz in letzter Minute absagen müssen, weil die Ankündigung von Radio Bagdad ihm dazwischen gekommen ist. Also so darf davon ausgegangen werden, dass selbst er nicht so recht davon wusste und den anderen Staaten ging es nicht anders. Es gibt mittlerweile so einen Prozess, dass sich die verschiedenen Vertreter der verschiedenen Staaten in einzelne Gruppen orientieren, die eine größere Gruppe ist, die davon ausgeht, das Ganze ist mehr eine Propagandamasche. Das wird vertreten von den USA, von Israel und darüber hinaus auch von Großbritannien. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die der Ansicht ist, das ist eine ernstzunehmende Initiative und die UN sei verpflichtet, doch darauf zu reagieren. Dazu gehören vor allen Dingen eine Reihe von arabischen Staaten, dazu gehören der Jemen und Kuba und schließlich eine dritte Gruppe, zu der eine Reihe von westeuropäischen Staaten gehören, die immer noch nicht so recht wissen, was sie davon halten sollen und versuchen sich zu orientieren. Überall oder neben all dem, vielleicht sollte man sagen, steht der UN-Generalsekretär Peres de Quelya, der so als erste Reaktion gesagt hat, er behalten würde das, was er aus Bagdad gehört habe, als eine Initiative, die sorgfältig geprüft werden müsse. Darüber hinaus hat er sich aber noch zu keiner anderen Stellungnahme hinreißen lassen. Besten Dank, Martin Ebbing in New York. Die Führungsmacht der Alliierten am Golf, die USA, zeigten sich enttäuscht über die Erklärung aus Bagdad.

und zwar auf der Grundlage der Resolutionen der UN. Damit folgten auch Ägypten und Syrien den Erklärungen des Golfkooperationsrates, dessen Generalsekretär bereits am Nachmittag die Offerte aus Bagdad abgelehnt hatte. Die 8 arabischen Staaten in der anti-irakischen Allianz stellten sich zudem geschlossen hinter die Vereinigten Staaten, die die Erklärung der irakischen Führung gleichfalls zurückgewiesen hatten. Damit bekräftigten die arabischen Länder, die mit den USA in der Front gegen Saddam Hussein stehen, die Stabilität ihres Bündnisses mit dem Westen. Allerdings stimmten sie damit auch der Fortsetzung des Krieges am Golf zu, selbst wenn sie das nicht ausdrücklich erwähnten. Wenn der irakische Vorstoß lediglich ein erneuter Versuch war, die Anti-Saddam-Koalition zu spalten, so ist er mit der Erklärung der 8 arabischen Staaten in Kairo gescheitert. Sie könnte allerdings auch dazu beitragen, dass die anti-amerikanische und arabisch-nationalistische Stimmung in Ägypten und Syrien noch wächst. Seit Ausbruch des Krieges nimmt der Protest gegen den Konflikt am Golf in diesen Ländern zu. Die Bevölkerung fordert immer lauter ein Ende des Krieges, weil im Bombenhagel der westlichen Alliierten im Irak nicht nur arabische Brüder sterben, sondern auch Moslems. Die Regierungen Ägyptens und Syriens könnten sich einer immer schärferen Kritik ausgesetzt sehen, dem Massensterben und der Zerstörung eines arabischen Bruderstaates zugestimmt zu haben, statt den Versuch zu wagen, der Diplomatie den Hauch einer Chance zu geben. Denn Beobachter in Kairo hatten darauf hingewiesen, dass die Erklärung Bagdads in keinem Satz Formulierungen enthalte, die die Forderungen des